mal das auf den Kissen rum. Duftet nach Blütenstaub, nach Raps, nach Apfelblüten und nach frischem Birkenlaub. Ein leichter Sommerhauch hat sich ganz tief darin verfangen. Mit meinen Händen möchte ich in deine roten Locken langen. Ein leichtes Kribbeln spüre ich, nah unter dem Gefieder. Ganz leise knurrst du, sagst zu mir, mach bloß nicht so'n Theater, daraus wird heute eh nichts mehr. Ich habe Muskelkater. Mit meinen Lüsten und zähle keine Schafe, denn ich träum von deinen Brüsten, dein Haar, das auf den Kissen ruht, duftet nach Blütenstaub, nach Raps, nach Apfelblüten und nach frischem Birkenlaub.